in der Stadt und der Tag schon ziemlich kurz. Eigentlich wie jedes Jahr und draußen stürmt der Herbst und es ist dunkel ohne Nacht und der Winter steht vor der Tür. Doch an Feuer will ich jetzt nicht denken, etwas ist anders dieses Jahr. Pass auf dich auf!